1.1 Frau Sensoy, Sie sind für das Bühnenprogramm zuständig. Könnten Sie uns kurz auf den aktuellen Stand bringen? Ja, sehr gern, Herr de Vries. Mein Team und ich haben bisher 3 Bands gebucht. Da wir eine möglichst große Vielfalt anbieten wollen, sind wir im Moment noch auf der Suche nach... Entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche, aber wie wäre es mit einem Poetry Slam? Ich habe schon mal einen organisiert und könnte Ihnen bei der Organisation helfen. Ein Poetry Slam ist eine sehr gute Idee, Herr Angarder. Was meinen die anderen? Stimmen wir kurz darüber ab. Wer ist dafür? Okay, einstimmig beschlossen. Sehr gut. Frau Chang, Sie führen ja heute Protokoll. Setzen Sie doch den Punkt Poetry Slam schon mal auf unsere To-Do-Liste. Apropos To-Do-Liste. Wir müssten auch noch die Tagesordnungspunkte Essen und Flyer besprechen. Um das Catering kümmert sich Herr Angarder, oder? Das stimmt, Frau Chang. Aber könnten wir erst einmal beim Thema Programm bleiben? Frau Sensoy, was halten Sie davon, das Künstlerkollektiv zu kontaktieren? Ja, das klingt gut. Ich habe gehört, dass die ganz tolle Tanzperformances machen. Gut. Also Poetry Slam und Künstlerkollektiv. Das halten wir schon mal im Protokoll fest. Wie wir die Aufgaben genau verteilen, das gehen wir dann später Schritt für Schritt durch. Wenn es sonst keine Fragen gibt, kommen wir zum nächsten Punkt.